Jüngst gab das Nationale Soziologie-Studentenkomitee der Demokratischen Republik Kongo die Bultang-Sondernummer mit der Überschrift 23. Todestag des Präsidenten der DFRK Kim Il-sung heraus. Im Bultang wurden ediert die Artikel unter den Titeln Der Leitspruch des Präsidenten Kim Il-sung, Der ewige Führer der fortschrittlichen Menschen und Der eiserne Herrführer. Das Heft schilderte das heilige Leben von Kim Il-sung mit den großen Verdiensten um die Zeit und die Geschichte.